jetzt schon ausgeschlafen, was? Nein, aber war ja klar, ich werd nicht weiter fragen. Hier hast du erstmal einen Kaffee und eine kleine Zigarette. Das brauchst du ja früh, sonst kommst du nicht aus dem Bette. Na, schon gestresst, wenn du dran denkst, was heute passiert, was du heute alles packen musst, vieles, was deine Haut riskiert. Ich weiß, es nervt dich doch, die Welt steht leider nicht still. Du fragst dich, ob Arbeiten gehen dein Leben erfüllt. Aus dem Jahr, deine Hobbys verschwinden wie im Nebel. Doch als Arbeitsloser bist du noch nicht verträglich geknebelt. Ansonsten macht es auch nicht viel Spaß, denn du wirst fett, du sollst ständig zum Arbeitsamt rennen. Speck muss weg, aber jetzt geh erstmal duschen. Mach dich mal frisch, zieh dich ordentlich an. So aus dem Haus gehst du mir nicht, zieh dich warm an. Deutschland, du bist schon zu kalt. Ich mag lieber die Wärme, aber keine Angst, ich werd hier alt. Guten Morgen, Deutschland. Kinder, Eltern, Rentner, ein schönes Land. Der Dichter und Denker, lass die Gedanken fesseln. Keiner kann uns retten. Zwölfneck, Deutschland, die sprengen die Ketten. Guten Morgen, Deutschland. Kinder, Eltern, Rentner, ein schönes Land. Der Dichter und Denker, lass die Gedanken fesseln. Keiner kann uns retten. Zwölfneck, Deutschland, die sprengen die Ketten. Die Bushaltestelle, der erste Ort, an dem du vorerst, egal ob junge Bursche, dicke Frau oder alter Kreis, wie lange wartest du? Minuten oder Stunden im Winter oder du bist zu spät? Rennst du Bus nachher wie ein fetter Sprinter, aber du fährst auch mit dem Auto. Verschlafen aus dem Garten, triffst du schnell den nächsten Blitzer. Bist du gleich geladen? 2x180, der Tag ist für dich gelaufen. Bleib ruhig, denk an dein Herz, du kannst dich immer ein neues kaufen. So viel Herzinfarkte, jedes Teil, deine brauchst dich nicht wundern. Fast Food, süßes Alkohol, macht das Leben bunter, so viel wie du sollst. Du weißt, dass das eine Droge ist, ich hoffe, dass du bald wieder klarer siehst. Und noch den Bogen kriegst und ab und zu kommt ein scheiß Ausländer. Ist hoch, obwohl du selber ein Kulturmix bist von vielen. Gelobt für deine Offenheit, deine Vergnügung ist nicht, deine Kultur arbeitet sich. Jeder verändert sich, ach Deutschland, wie schön, dass du da bist. Guten Morgen, Deutschland, Kinder, Eltern, Rentner, ein schönes Land. Der Dichter und Denker, lass die Gedanken fesseln, keiner kann uns retten. Zwölfneck, Deutschland, wir sprengen die Ketten. Guten Morgen, Deutschland, Kinder, Eltern, Rentner, ein schönes Land. Der Dichter und Denker, lass die Gedanken fesseln, keiner kann uns retten. Zwölfneck, Deutschland, wir sprengen die Ketten. Kinder, Eltern, Rentner, ein schönes Land. Der Dichter und Denker, lass die Gedanken fesseln. Keiner kann uns retten. Zwölfneck, Deutschland, wir sprengen die Ketten. Guten Morgen, Deutschland. Kinder, Eltern, Rentner, ein schönes Land. Der Dichter und Denker, lass die Gedanken fesseln. Keiner kann uns retten. Zwölfneck, Deutschland, wir sprengen die Ketten.